Das sind die aktuellen Schlagzeilen. Anwohner gegen Kreisel, Landesstraße wird voll gesperrt und TKW Nienburg siegt im Derby. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Die Landesstraße 370 zwischen Husum und der Bundesstraße 6 wird für die Asphaltarbeiten am kommenden Montag voll gesperrt. Dies hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg mitgeteilt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Montag, dem 27. November andauern und sich auf rund 442.000 Euro Kosten belaufen. Die Umleitung erfolgt über die Kreisstraße 62. Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit. Der geplante Kreisverkehr im Nienburger Nordertor sorgt weiter für Unruhe. Nun haben sich einige Anwohner zu Wort gemeldet. Sie sehen im Kreisverkehr keine Notwendigkeit, so auch Udo Weise. Als Anlieger der Ferner Landstraße kann ich dazu sagen, dass also dieser Kreisel völlig überflüssig ist. Das Verkehrsaufkommen zwar momentan etwas erhöht wegen der Sperrung der Umgehungsstraße. Das einzige Problem, was wir hier haben, sind die LKWs, die sich im Tunnel festfahren. Das führt dann natürlich zu erheblichen Staus. Verkehrsunfälle sind uns hier in Bezug auf die Einmündung Zellerstraße, Ferner Landstraße nicht bekannt. Ein bislang unbekannter Dieb ist am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr in eine Wohnung in der Quad-Faslim-Straße in Nienburg eingeschlichen. Die Hauseigentümer befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Garten. Durch die offene Garagen- und Kellertür konnte der Dieb die Wohnung betreten, Schmuck sowie Bargeld entwenden und unentdeckt verschwinden. Die Polizei Nienburg hofft auf Hinweise zu dieser Tat. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Kürzlich kam es zum Derby der Basketball-Zweitvertretungen des TKW Nienburg und des RV Hoya. Die Gäste aus der Kreisstadt setzten sich souverän mit 73-35 durch. Der TKW kam schon besser in die Partie. Im weiteren Spielverlauf gab Hoya die Gegenwehr mehr und mehr auf und so plätscherte das Spiel für Nienburg ungefährdet zu einem mehr als deutlichen Sieg. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.